WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir Themennacht und das Thema heute Nacht heißt Feuer. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die schon einmal Opfer von einer Brandstiftung waren. Gerne mit Leuten, die aufgrund eines Unfalles oder durch einen Brand schwere Brandverletzungen hatten. Ja, und vielleicht auch mit einem Brandstifter, der seine Strafe abgesessen hat und uns vielleicht etwas erzählen will über das, was er damals getan hat. Dann möchte ich auch gerne noch sprechen mit Feuerwehrleuten. Was war bisher euer schwierigster, ja, oder vielleicht auch euer schlimmster Einsatz? Also Feuer, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heißt Marcel und Marcel ist 23. Hallo Marcel. Ja, hallo Domian. Hallo, zum Thema Feuer. Ja, ich bin ein bisschen nervös, aber ich freue mich wirklich mit dir zu sprechen. Vielen Dank. Ja, fange ich mal an. Also ich bin jetzt 23, das sagst du ja. Mhm. Und vor circa 6,5 Jahren, genau gesagt am 4.7.2007, war ich noch in der Ausbildung. Das war noch mein erstes Lehrjahr. Mhm. Und ich habe diese Ausbildung in einer Gießerei gemacht, als Gießereimechaniker. Ja. Ja, und dort habe ich mich sprichwörtlich selbst angezündet. Oh, Gießerei klingt schon gefährlich. Ja. Was ist genau passiert? Ist es auch, ja. Also, ich muss kurz was zu der Funktion sagen. Also, wir haben da Kästen. Diese Kästen werden mit einem speziellen Sand gefüllt, der dann aushärtet. Mhm. Und dort wird dann später, kommt dann das flüssige Eisen rein. Mhm. Also jetzt mal ganz grob. Mhm. Und das war im Sommer. Und wir hatten größere Kästen draußen gelagert. Und die waren nass. Aber wir haben die dann in die Halle geholt und Feuchtigkeit darf natürlich beim Eisen gar nicht vorhanden sein. Das heißt, wir mussten diese Kästen trocken machen. Das haben wir dann so gemacht, wir haben Industriealkohol über diese Kästen drüber gekippt und dann angezündet. Und mein Kollege hatte die ersten paar Kästen dann reingebracht. Wir hatten auch einen etwas unebenen Boden, halt eine Gießerei ist nicht ganz so sauber und ordentlich. Hatten die angezündet und sah soweit auch alles, war alles so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Mhm. Wir dachten, war alles fertig und der Kollege brachte die nächsten Kästen rein. Zündet man das denn normalerweise in der Gießerei an und nicht eher draußen? Nee, das ist so. Die Halle ist hoch genug. Ah ja, okay. Und wegen Feuer oder so ist ja sowieso da vorhanden. Okay. Mhm. Also das war schon in Ordnung. Den Industriealkohol, den hatte ich in einem Eimer, quasi so einen Farbeimer, so knapp 3 bis 5 Liter, also in so ein kleiner Eimer halt. Mhm. Wie gesagt, der Kollege hat nochmal Kästen reingebracht und ich habe dann den Alkohol über die neuen Kästen geschüttet und musste irgendwie eine Flamme übersehen haben. Dann ist die Flamme übergesprungen in den Eimer. Mhm. Oh. Und ich habe die Stichflamme ins Gesicht gekriegt, habe den Eimer hochgeworfen aus Reflex, habe mich dann nach links weggedreht, weiß ich nicht, bin dann nicht gesprungen, ich weiß bis heute nicht, ob ich war starr, keine Ahnung, da denkt man auch nicht so nach. Und dann habe ich die Flüssigkeit auf die Brust, Teile vom Gesicht und meinen rechten Arm bekommen. Die Flüssigkeit heißt den Industriealkohol. Genau, brennend. Brennend. Ja. Genau. Hattest du keine Feuerschutzkleidung an? Ich hatte nur ein T-Shirt an. Also ein Baumwoll-T-Shirt. Also für diese Art der Arbeit gab es keine besonderen Schutzmaßnahmen, was die Kleidung betrifft? Nein. Also wenn man die Form herstellt selber, da hat man keine Brandschutzkleidung an oder so. Und es ist im Sommer auch verdammt warm. Mhm. Und so, jetzt hast du diese schlimme Stichflamme, wie du es gerade beschrieben hast, an deinem Körper und im Gesicht auch gehabt. Genau, also ich hatte das quasi am Hals, runter zur Brust und der rechte Arm komplett. Also ich habe mich ja nach links weggedreht. Und dann quasi das Feuer ist mir quasi von der Brust übers Gesicht her, wie sagt man, hat quasi über meinem Gesicht her gebrannt. Auch auf die Haare gegangen? Ja, auch. Was ist das, wenn das gerade passiert, wenn es ein paar Sekunden gerade passiert ist, wie fühlt sich das an? Da denkst du nicht nach, du hast einen Adrenalinschub. Mhm. Man empfindet einfach wahrscheinlich auch keinen Schmerz, ne? Nein, mhm, überhaupt nicht. Also dazu kann ich auch sagen. Erzähl erst mal weiter, was ist dann passiert? Jetzt die anderen Kollegen haben das ja sicher gesehen. Was ist dann geschehen? Ich hatte großes Glück. Also ich selber bin relativ ruhig geblieben. Ich bin direkt quasi in so ein Sandbett gesprungen, habe mir dann aus Reflex dann Sand genommen und in mein Gesicht geworfen. Ah, das war klug. Ja, das Reflex halt, ne? Ne? Und ein Kollege auch, der ist sofort zu mir rübergestürmt, der hatte so eine Gießereijacke, hatte der dann irgendwie zu fassen gekriegt, das heißt, über so, mich drüber geworfen. So kriegte man das Feuer dann weg. Genau, der hat es quasi erstickt. Ja. Wie stark warst du verletzt? Also ich lag insgesamt 2 Wochen auf Intensivstation. Ich hatte Verbrennung 2. Grades und dann gibt es nochmal Typ 2b. Das ist dann, also 2. Grades ist verbrannte Haut, die aber sich wieder, die wieder nachwachsen kann. Und einige Stellen waren 2b. Das heißt, mir wurde ein Stück vom, ein Teil vom Oberschenkel transplantiert und dort aufgesetzt. Wie sieht dein Gesicht heute aus? Wenn ich dich sehen könnte, was würde ich sehen? Du würdest einen ganz normalen jungen Mann sehen. Gott sei Dank. Das heißt, ich habe keine Narben im Gesicht, keine... Im Gesicht Gott sei Dank nicht. Ja. Ich habe leichten rosa Stich so an den Wangen, weil die Haut etwas dünner dort ist. Aber dort nicht. Als du dann im Krankenhaus lagst, da kamst du dann ja zur Besinnung. Da war der Schock dann auch schon ein bisschen runtergefahren. Wie fühlt sich es dann an, eine solche Verbrennung zu haben auf der Haut? Ja, also ich kann dazu sagen, nach dem Unfall direkt wurde ich dann ins Krankenhaus gebracht und dort ist der Arbeitskollege mitgefahren. Und dann habe ich in den Spiegel geguckt und in Wirklichkeit war mein ganzes Gesicht direkt voller Blasen. Also mein Gesicht und Brust. Und ich habe meinen Kollegen gefragt, wie sehe ich aus? Mhm. Und er hat das zum Glück runtergespielt und gesagt, ja, das ist wie ein etwas stärkerer Sonnenbrand. Und das hat mich wirklich auch beruhigt in der Situation. Das war intuitiv gut von ihm, dass er dir nicht noch mehr Angst gemacht hat. Genau. Wenn er jetzt gesagt hätte, oh Gott, du siehst ja ganz furchtbar aus, hoffentlich kann man dir noch helfen, wäre das natürlich schlimm gewesen. Ja, und dann hat er mich halt runtergebracht. Ja. Konntest du denn danach, nachdem du dann wieder gesund warst, wieder ganz unbefangen in dieser Gießerei arbeiten? Ja, ich war 2 Monate, 2,5 Monate war ich dann erstmal außer Gefecht. Ja, ich habe dann aber auch meine Ausbildung abgeschlossen. War eigentlich irgendjemand schuld an diesem Unfall, kann man das sagen? Nein, ich war selbst schuld. Ich muss dazu sagen, ich war mit den Gedanken woanders. Ich war gerade 17 geworden. Ich habe zum ersten Mal meinen eigenen Urlaub mit Freunden geplant und ich hatte genau die Woche danach war geplant, dass wir das erste Mal wegfahren nach Lorette Mar. Du warst mit den Gedanken woanders. Verstehe. Mensch, Marcel, da hast du aber noch Glück im Unglück gehabt. Ja, auf jeden Kann Fall. Kann man so sagen. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt wieder richtig hergestellt bist, dann hast du nur noch den Schock in der Erinnerung, aber du bist fit und es ist alles gut gegangen. Ja. Aber ich muss dazu sagen, dass mich das Ganze auch unheimlich antreibt jetzt noch. Dieses Glück, was ich da hatte. Ich sehe ja jeden Tag meinen Namen. Ich habe da auch meinen Arm, den sehe ich ja jeden Tag, meine Brust. Das ist schön zu hören, wenn es sind fast 7 Jahre her, dass dich das immer noch antreibt und dich froh macht, dass du gesund bist und lebst. Ja, ich muss dazu sagen, teilweise war die Reaktion von einigen Leuten, also von Arbeitskollegen, man soll mich nicht bemuttern oder so, aber es war wirklich so, die haben mir wirklich die Schuld gegeben und ich hatte so ein Gefühl, dass die sauer auf mich waren, dass mir das passiert ist. Ja. Aber und, das hat sich dann hoffentlich wieder gegeben. Ja, also das war ein Teil hat mir nur das Gefühl gegeben. Einige Leute waren halt korrekt, haben gefragt, wie es mir geht, aber der andere Teil, der hat zwar gefragt oder so, um wahrscheinlich deren Gewissen zu beruhigen, aber da hatte ich immer das Gefühl, die dachten immer, die haben mich für blöd gehalten, dass mir das überhaupt passiert ist. Ja, das, ja. Ist, das ist natürlich auch blöd, wenn man so reagiert auf, die hätten, ja. Die hätten sich auch freuen sollen mit dir und für dich, dass du, ja. Dass du da so gut rausgekommen bist. Marcel, danke für deinen Anruf und dass du uns das erzählt hast. Ja, und darf ich noch kurz was sagen? Ja, klar, gerne. Genau diese Sache, was ich gerade gesagt hatte mit den Arbeitskollegen, das treibt mich heute an. Ich habe nach der Ausbildung habe ich noch ein Jahr dort gearbeitet, habe dann mein Fachabi gemacht und bin jetzt am Studieren, weil ich mir denke, irgendwann möchte ich mal Chef sein oder eine gehobene Position haben und dann es besser machen wie die. Super, super, gutes Vorhaben und eine gute Motivation ist das. Finde ich wirklich sehr toll. Marcel, danke für den Anruf. Toi, toi, toi für das Studium und alles Gute und dass dir nie wieder sowas passiert. Dankeschön, war schön mit dir zu sprechen. Gebe ich gerne zurück. Ja, viel Spaß noch. Dir auch. Tschüss, danke. Ciao. 0800 220 50 50, unser Thema heute Nacht Feuer. Was habt ihr mit Feuer oder wegen Feuer oder durch Feuer schon erlebt? Schlimmes erlebt, Trauriges erlebt, vielleicht letztendlich dann auch Gutes erlebt, dass ihr vielleicht Glück auch hattet im Unglück, so wie Marcel das gerade erzählt hat. Hier ist Michael. Michael ist 48. Morgen, Michael. Hi, Domian. Ja, Michael, hallo. Ja. So, du hast dich auch zum Thema Feuer gemeldet. Ja, ich war 8 Jahre alt. Bitte? Und ich war 8 Jahre alt. Und dann stand ich in Flammen. Ja, weswegen standst du mit 8 Jahren in Flammen? Was war da passiert? Weil wir mit ein paar Kumpels haben ein Lagerfeuer in der Maus gemacht. Ne? Michael, kleine Bitte, sprichst du mit einer Freisprechanlage? Nee. Nee? Das ist keine gute Leitung. Also, wenn du vielleicht den Hörer ganz nah in den Mund nehmen könntest, wäre das gut. Ja, hab ich. Ja. Ne? Und wir haben also ein... Also ihr hattet ein Lagerfeuer gemacht mit ein paar Kumpels, sagst du? Ja. Und dann kam eine Windböe. Eine Windböe, Ja, und ich stand dann in Flammen. Ja. Und meine Kumpels sind dann abgehauen. Das waren dann ja Kinder, so wie du auch damals. Ja, so 8, 9 Jahre waren die auch alle alt gewesen. Und was heißt, du standst in Flammen, brannte die ganze Kleidung? Ja. Ne? So, und dann wusste ich nicht, was ich machen sollte, bin ich nach Hause gelaufen. Du hast dich nicht auf den Boden geworfen und dich irgendwie gewälzt oder sowas? Nee, durch den Schock schaffst du das nicht. Das heißt, du bist brennend dann auf der Straße gelaufen? Ja. Zu welcher Tageszeit war das? Das war mittags gewesen. Mittags. Waren da andere Leute? An der Straße standen dann nachher 2 Frauen. Ja. Die haben das gesehen gehabt. Ja. Und die haben dann nachher mit so einer Einkaufstüte haben die jetzt Feuer gelöscht. Die haben das dann geschafft, dass du nicht mehr brennst. Ja. Und der Nachbar, der im Haus wohnte, der hat mich dann geschnappt und hat mich dann zum Krankenhaus gebracht. Wie stark warst du verbrannt? 80% von meiner Haut. 80%? Ja. Das ist ja hochdramatisch. Ja. Das heißt, du warst sehr, sehr lange im Krankenhaus sicherlich. Ja, mit Intensivstation und Kinderstation nachher. Wie viel? Ne, also ich war, glaube ich, 3 Monate insgesamt. 3 Monate im Krankenhaus. Lagst du auch im Koma? Hat man dich in... Nee. Das nicht? Nee, haben wir nicht gemacht. Ich hatte also das Glück gehabt, es war ein neuer Arzt da, der kam aus Indien und der hat bei mir ein neues Verfahren angewendet. Da hieß also, ich hatte keine Sachen an. Ne, ich war also ganz nackt. Ja. Lag ich im Bett und dann über meinem Bett war ein Gestell gewesen, wo eine Decke drüber war. Ja. Ich hatte also keinen Kontakt gehabt irgendwie zu Sachen. Achso, und die Decke hing über dir, damit die so ein bisschen dich schützt. Ja. Aber es gab keine Berührung mit der verbrannten Haut. Genau. Ich verstehe. Ist denn dann bei dir noch Haut transplantiert worden? Aber da gab es dann gar nicht mehr viel zum Transplantieren. Ja, von den Oberschenkeln habe ich dann, also ein bisschen, was da noch war, da haben die dann stellenweise transplantiert. Wo warst du denn am Körper am meisten und am schlimmsten verbrannt? Tja, Bauch, Rücken und der linke Arm. Und das Gesicht auch? Nein, nur, ich habe also wirklich nur ein bisschen am Hals. Im Gesicht gar nicht. So, dann lagst du so lange im Krankenhaus. Und das Ganze ist jetzt 40 Jahre her. Du bist heute 48. Damals warst du 8 Jahre. Jetzt machen wir mal einen ganz großen Sprung in die heutige Zeit. Leidest du heute immer noch an... Ja, ja. Inwiefern? Ich traue mich nicht irgendwo in die Schwimmer zu gehen. Weil das noch schlimm aussieht alles. Ja, ich habe damals, wo das passiert ist, bin ich schwimmen gegangen. Domian, kannst du mir glauben, es waren erwachsene Leute. Die haben dann gesagt, ja, guck dir mal das verbrannte Schwein an. Das haben erwachsene Menschen zu dir als Kind, du warst ein Kind, gesagt? Ja. Ist das schlimm? Du warst gerade aus dem Krankenhaus und zurück und warst froh, dass du lebst und gehst in ein Schwimmbad und dann sagen erwachsene Menschen so etwas zu dir. Ja. Ist das niederträchtig? Ja, das ist eine Frechheit, ich sag. Hast du, also abgesehen von dem Optischen, also man sieht es offensichtlich noch sehr stark, tut dir das heute? Man sieht es nicht, weil ich alles verdecke. Ja gut, ich meine, im Schwimmbad würde man es sehen. Ja klar. Tut das heute auch noch weh? Nee, also so schmerzt mich. Ich muss nur aufpassen, wenn ich jetzt, zum Beispiel jetzt hier bei mir im Garten, wenn ich da bin, muss ich nur aufpassen, dass ich das eben gut immer mit Sonnenschutz einkläre. Achso, das darf auf keinen Fall einen Sonnenbrand geben. Nee. Dann wäre es wahrscheinlich die Hölle für dich. Ja, klar, du hast dann ganz schnell einen richtigen Sonnenbrand und dann hast du wieder diese Blasen, wie etwa, wo eben... Michael, wie war das denn dann später, als du in die Pubertät kamst und ein junger Mann warst? Wie haben die Frauen auf dich reagiert? Ich habe da gar nicht so irgendwie... Wollte ich gar nicht. Wolltest du gar nicht? Das heißt, du lebst heute auch alleine? Ja, ich war mal verheiratet. Na gut, dann gab es ja eine Frau. Ja, aber 8 Monate. Ja, und sie hat mich nur aus Mitleid hat sie mich geheiratet. Ach so. Hat sie das zu dir gesagt irgendwann? Ja. Das ist ja bitter. Ja. Das heißt, du hast sonst außer mit dieser Frau keine weiteren Kontakte mit Frauen gehabt? Doch, mal, aber das war immer nur kurz. Weil du dich immer geschämt hast? Ja. Verstehe. Lass uns nochmal zurückgehen zu diesem schweren Unglück. Die Kinder, mit denen du da zusammen warst, die sind weggelaufen. Na gut, das waren Kinder, da kann man nicht so böse sein. Aber dennoch, wie hast du über deine Freunde gedacht hinterher? Ich hab da gar nicht mehr dran gedacht. Es kam auch zur Gerichtsverhandlung. Und der Junge, der die Streichhölzer hatte. Der die Streichhölzer hatte, der das Feuer angemacht hatte. Ja. Beziehungsweise die Eltern sind freigesprochen worden. Aber kann man denn sagen, dass der Junge daran schuld war oder war es einfach ein Unglücksfall? Ja gut, es war ein Unglücksfall. Hat dich denn wenigstens jemand von deinen Freunden da mal später im Krankenhaus oder mal zu Hause besucht? Nie. Nee, gar nichts. Wie sind deine Eltern damit umgegangen, mit dem schwer verletzten Jungen? Ja, mein Vater ist ein Jahr später gestorben. Aber das war ein zusätzliches Unglück. Das hat nichts mit deinem Unglück zu tun. Nee. Das war schon eine richtig harte Zeit. Das glaube ich. Also du bist dem Tod knapp entronnen und ein Jahr später stirbt dein Vater. Ja. Also das ist ein Ereignis, das begleitet dich dein ganzes Leben. Ja. Das ist ein lebensbestimmendes Ereignis gewesen und nach wie vor. Ja. Nee. Das war so nicht einfach gewesen. Das glaube ich. Wie leidest du seelisch heute noch darunter? Wenn ich zum Beispiel im Fernsehen, wenn dann hier aus, ich sage jetzt mal RTL, wenn dann eine Szene ist, wo dann ein Mann mit Feuer, ich muss weggucken. Glaube ich. Ja. In so Actionfilmen machen die das ja oft. Da sieht man das, dass wenn Menschen brennen, das glaube ich, dass du weggucken musst. Das war verständlich. Ja, wenn ich sowas sehe, hört. Das kannst du gar nicht angucken. Lieber Michael, ich danke dir, dass du uns deine Geschichte erzählt hast und ich möchte dir gerne noch ein Gespräch mit meinem Psychologen, mit dem Henning, anbieten, weil ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass man da noch ein bisschen reden sollte. Ja, ich glaube auch. Ja, das machen wir sehr gerne, biete ich dir gerne an. Nein. Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Henning zurückgerufen. Ja. Danke für dein Vertrauen und von Herzen alles Gute. Dann kann ich noch eine Autogrammkarte von dir haben. Sehr gerne, dann sagst du dem Henning deine Anschrift gleich und dann schicke ich sie heute Nacht noch weg. Ja gut, danke. Alles Gute, Michael. Klasse Sendung, ne? Dankeschön, sehr nett von dir. Ja. Vielen Dank. Tschüss. Jo. Ciao. Jo, tschüss. 1.27 Uhr haben wir gleich und hier ist Karl-Heinz und Karl-Heinz ist 71. Hallo Karl-Heinz. Hallo Domian. Ja, hallo Karl-Heinz. Ich bin noch sehr beeindruckt von den beiden vorherigen Geschichten. Also bei mir ist es ein Wohnungsbrand. Silvester 2010, 2011 brannte die Wohnung total aus. Nur ich wusste nichts davon. Warst du nicht zu Hause? Ich war nicht zu Hause. Ich befand mich in Frankreich, in der Normandie. Mhm. Und kam erst am 6. Januar zurück. Ach du je, das ist ja der Horror. Man kommt nach Hause und sieht... Berlin war total vereist. Es gab kein Taxi. Flugzeug war sowieso zu spät. Ich war nicht allein mit einer Freundin. Mhm. Und dann haben wir es eigentlich immer so geregelt. Ich brachte dann erst mal den Koffer nach einer langen Reise hoch. Und wir fuhren dann zu ihr. Mhm. Und in dem Falle hielt das Taxi. Ich nahm gar nicht wahr, dass da Brandschutt vor dem Haus lag. Mhm. Nämlich unter anderem mein Teil meiner Couch, das habe ich gar nicht gesehen, war ja auch dunkel. Ja. Hat furchtbar gerochen. Das ganze Haus war sogar Flüssigkeit vom Löschwasser überall. Ich kam immer höher und oben war dann polizeilich meine Wohnungstür versiegelt. Ach du, sahst du denn Brandspuren an der Tür? An der Tür, ja auch, das schlug durch, das ist klar, die Tür war auch nicht vollständig, aber es waren Metallriegel davor, mehrere Schlösser. Also da war ja klar, hier ist was Schlimmes passiert. Also das war mir schon im Haus, aber ich habe ja nicht gedacht, ich bin es, ja. Mhm, also dann wieder runter, also mit steifen Gliedern sozusagen, rein in die Taxe, kalkweiß und kein Wort erzählt. Und wohin bist du da gefahren? Die Freundin hat also auch nichts gesagt, hat sich nicht mal gewundert, dass ich den Koffer zurückbringe. Und dann sind wir zu ihr gefahren. Und du bist nicht zur Polizei und hast gefragt, was los ist? In der Nacht nicht mehr. Bei so einer langen Wartezeit und den Wetterbedingungen, das ging mit dem Flieger ja ganz spät weg. Und dem Schock jetzt war überhaupt nichts in der Nacht möglich. Was hast du denn am nächsten Tag rausgekriegt? Was genau war passiert? Am nächsten Tag habe ich rausgekriegt, dass ich immer noch nicht in die Wohnung konnte. Mhm. Das hat weitere 4 Tage gedauert. Mhm. Aber ich kriegte dann eine Vorladung und es war ihnen noch nicht ganz klar, was nun ist. Und dann stellte sich fest, es gab einen Zeugen. Es ist also eine Silvesterrakete eingeschlagen. Ach. Es gab 220 Brandfälle in dem Jahr und 4-mal ist eine Doppelglasscheibe durchschlagen worden. Das ist wohl relativ selten. In deine Wohnung? Man weiß nicht, wo das Feuerwerk... Material herkam. Das habe ich auch noch nie gehört, dass die Scheiben durchschlagen wurden. 2 Scheiben, ja. Das heißt, diese Rakete ist durch dein Fenster geschlagen in deine Wohnung rein. Richtig. Und die hat den Brand verursacht. Hat den Brand verursacht. Also 1000 Grad sollen da gewesen sein. Du ahnst nicht, die ganzen Gegenstände, also ein Monitor, ein Badezimmerschrank, das ist wie Gussmasse, ja, also richtig getropft und gelaufen, also alles verformt. War alles in deiner Wohnung zerstört? Kann man sagen, total. Alles. Das ist ja wirklich der Horror. Ja, und der Polizeikommissar hat dann gesagt, sie sind ja nun obdachlos, ja. Mhm. Also das kam, ich brauchte eben wirklich Wochen. Immer wieder habe ich dann übers Jahr noch Sachen vermisst. Die sind ja verbrannt. Ne? Aber Karl-Heinz, nochmal zurückzukommen auf den Satz des Polizisten. Sie sind ja nun obdachlos. Das warst du ja auch. Der hat das gesagt. Ne? Ja, aber was hast du denn dann gemacht? Du konntest in diese Wohnung nicht rein. Meine Freundin hat geholfen. Ah ja. Also da bin ich sehr, sehr dankbar. Und der Berliner Wohnungsmarkt war auch nicht so nett. Und das hat wirklich Monate gedauert, ja, um dann wieder, musste mich ja irgendwie anmelden und es musste ja weitergehen. Nur wenn eine ganze, wie groß war die Wohnung, wie viel Quadratmeter? Ah, die war schon groß, das waren über 70. Über 70, gut. So, wie lange hast du da gewohnt? 36 Jahre. 36 Jahre? Ja. So, dann erahne ich, dass das eine volle Wohnung war in der Regel. Die war voll. Und so. Da ich also ein Ordnungsproblem habe und sehr viele Hobbys, war sie noch voller. So, das heißt, da ist ein gigantischer Schaden entstanden. Warst du gut versichert? Nein. Nein? Es war so, dass ich also unterversichert war. Das hat man mir dann gleich verklickert. Ich hatte den Fehler gemacht, dass ich also, die war nicht dynamisch gewachsen, die Versicherung. Ah, verstehe. Und nur ein Beispiel, es waren also für die Entsorgung von Brandschutt waren 500 D-Mark damals üblich. Ach du lieber Gott. Das war zu einer Zeit, als dieses Umweltbewusstsein halt noch nicht war. Und ich habe einen Kostenvoranschlag gekriegt für das und jetzt setz dich hin, 6.000 bis 7.000 Euro. Musstest du bezahlen? Waren die Kostenvoranschläge, ja. Nur für die Schuttbeseitigung? Für die Schuttbeseitigung. Nun war nun unten noch eine Kita im Haus, also es sind 8 Mietparteien. Und das ist natürlich besonders sensibel, wenn man da Brandschutt an so der Kita vorbei. Ja, das heißt, du im Klartext heißt das, du hast nichts von der Versicherung bekommen, musst es noch drauf zahlen? Ich habe von der Versicherung etwas bekommen. Bloß die Versicherung hat so die Hälfte der Versicherungssumme habe ich für die Entsorgung bezahlt. Ja, dann und für den kläglichen Rest, naja, so die Löffel und Gabeln und was man dann so. Ja, du hattest ja nicht mal mehr eine Unterhose. Es war alles weg. Nur das, was in dem Koffer war. Im Koffer, ja, ganz genau. Ja. Du hast gerade so ganz beifügig gesagt, du hattest ein Ordnungsproblem. Was heißt das? Naja, das war schon so in etwas Richtung Messi. Das ist, man kann sich ja selbst nicht so gut beurteilen. Ich meine, dann kommt mir gerade im Moment eine zynische Überlegung. Ja, ja, das hat man mir auch gesagt, dann ist das Problem gelöst. Ja. Ja, man darf darüber nicht scherzen. Nein, aber Domian, es ist ja nicht gelöst. Es hat mal ein Psychotherapeut, der sein Buch vorgestellt hat zu diesem Thema, der wurde gefragt, ist denn das heilbar? Da hat er geantwortet, welche der Störungen, die dazu führen, meinen Sie? Ach so, ja, das ist natürlich. Ja schon eine Antwort, nicht? Ja, natürlich, absolut. Wenn es so einfach zu lösen wäre, dann wäre es fast schon schön. Richtig. Indem man einfach das wegnimmt, was einen da belastet. So, ja, ja. Hast du dich denn, sind ein paar Jahre vergangen, hast du dich heute wieder ein bisschen berappelt? Hast du eine Wohnung, hast du wieder Gegenstände, die wichtig sind für dich? Ich habe eine Wohnung, aber wenn du so bei Null anfängst, das spürst du ja sonst nicht, ja? Also wirklich mit jedem Löffel, jeder Gabel, jedem Messer, das ist ungeheuer viel, was der Mensch braucht. Und immer wieder kommt dir in Gedanken, Mensch, das ist ja auch weg. Natürlich. Mhm. Und dann ich das halbe Leben, nicht? Ich meine, die vielen Filme, die Bilder, die Erinnerungen, nicht die Dokumente, die kann man ja nachbeschaffen, aber das andere. Welchen Gegenstand hast du jetzt oder vermisst du am meisten, der durch den Brand zerstört wurde? Ist eine gute Frage, aber das kann ich so klar nicht benennen. Mhm, nicht da, weil es gab eben noch mehrere Hobbys. Ich hatte eine richtig kleine Werkstatt da drin. Mhm. Ich bin Funkamateur und da sind ja auch Geräte und da hängt ja so viel dran. Ja. Was hat jetzt dieser Schock mit dir und deinem Leben gemacht, Karl-Heinz? Ich, also erstmal jedem, den ich treffe, sage ich immer, nimm eine Hausratsversicherung und achte darauf, dass die dynamisch ist. Passe auf, ja. Dass man die aktualisiert auch. Dass man die unbedingt aktualisiert, weil ich wusste das nicht. Und es gibt ja auch eine Gebäudeversicherung, die haben natürlich gelächelt, weil deren Partner bin ich ja nicht. Mhm. Ja. Okay, das ist jetzt ehrenwert, dass du so einen Aufruf machst, aber ich wollte jetzt von so ganz persönlich von dir wissen, was dieser Schock mit dir angerichtet hat. Der hat mich auch ein bisschen so aus dem Alltag eben völlig herausgerissen. Mhm. Und ein Bewusstsein geschaffen, vielleicht auch dafür, so etwas mehr sich um Ordnung zu bemühen und nicht mehr zu viele Dinge. Also hat sogar dieser Vorfall vielleicht sogar ein bisschen was Positives für dich? Das denke ich schon, ja. Ja. Das denke ich schon. Dann danke ich dir auch sehr herzlich, Karl-Heinz, dass du uns das erzählt hast, verbunden mit dem sehr klugen Ratschlag, dass man sich die Versicherung angucken soll. Unbedingt. Das machen wir alle nicht gerne. Ich neige auch immer dazu, das liegt dann in der Ecke und man kümmert sich nicht drum. Und man wird wach, wenn einem irgendwas passiert. Ja. So ist es dann. Vielen, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, schönen Abend noch für dich. Alles Gute und schöne Grüße nach Berlin. Tschüss. Tschüss, ciao. 0800 220 50 50, Thema Feuer, heute Nacht. Und hier ist die Gabriele und die ist 64. Hallo. Ja, hallo. Gabriele, ich freue mich, dass du da bist. Du hast dich auch zum Thema Feuer gemeldet. Warum? weil im Januar 2009 ist unser Haus abgebrannt. Ich war zu Reha, weil ich eine Hüfte gekriegt hat, eine neue. Und mein Mann hatte mich sonst so dreimal die Woche besucht. Mhm. Und dadurch, dass wir auch ein Taxiunternehmen haben, mhm. hat er ältere Herrschaft meistens mitgenommen. Die sind dann baden gegangen. Und normalerweise rief er mich immer so um 19 Uhr an. Ich denke, um 20 Uhr immer noch nicht. Ja, und gegen 20 Uhr rief eine Freundin an, redete mit ihm, sagte auf einmal zu mir, da geht die Feuersirene, die Sirenen. Mhm. Ich sage, Mensch, nicht, dass das unser Haus ist. Und in dem Moment klingelt mein Telefon an mein Handy und dann sagt mein Mann, ich glaube, unser Haus brennt. Das ist ein ganz feiner Staub in der ganzen Wohnung. Wir haben 180 Quadratmeter Haus. Mhm. Und dann hat er sich, weil die Türgriffe nirgendwo warm waren, hat er im Schlafzimmer die Tür aufgemacht und in dem Moment explodierte das. Achso, er war im Haus? Ja, er hatte geguckt, warum das so feiner Staub überall ist. Was war denn da passiert? Woher kam nach Hause. Woher kam der Staub denn? Ja, aus dem Schlafzimmer. Da ist mittlerweile, fing der Radiowecker, der drin war, der fing an zu räuchern, weil wir da zu dem Zeitpunkt auch Auslegware hatten. Mhm. Und das Ding hatte ja 7 Stunden Zeit gehabt zu räuchern und zu kokeln. Mhm. Und in dem Moment, wie er das aufmacht, das fing das Ding an zu explodieren. Und da wir so ein Innenfachwerk hatten, war das natürlich wie Papier, wenn er brennt. Mhm. Aber erklär mir mal, wie das kommt. Er hat die Tür aufgemacht zu dem Schlafzimmer. Ja. Und dann sagst du, ist das explodiert. Ja, genau. Warum explodierte das dann? Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich, weil ein Luftzug kam. Vorher waren ja die Fenster zu. Oder ich weiß jetzt nicht genau, ob das Schlafzimmerfenster vielleicht auf Kipp stand. Ja. Das kann ich also nicht sagen. So, dadurch ist das explodiert. Ja, so, dann ist es explodiert. Wichtigste Frage zuerst, ist dein Mann zu Schaden gekommen? Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Das heißt, er ist rausgegangen und hatte mit mir nochmal telefoniert, sagte, unser Haus brennt. Also ich bin dabei, gerade die Feuerwehr anzurufen. Und im Januar 2009 war also der kälteste Tag in diesem Jahr. Mhm. Und naja, hat von natürlich alles gefroren. Die Feuerwehr, die hat gelöscht mit 120 Leuten und ich konnte ja nur vermuten, ich war in Bevensen zur Reha und mein Mann hat mir das alles übers Telefon erzählt. Ne? Was für ein Stress, du bist in der Reha und kriegst am Telefon sowas mit, das ist ja Horror. Richtig, ja. Ja, ich brauchte im Nachhinein auch eine Beruhigungsspritze vom Doktor. Das glaube ich. Ist das ganze Haus abgebrannt? Ja, das vordere Haus, ja. Wir haben, ja. Das heißt auch so, wie Karl-Heinz es gerade erzählt hat, das heißt eure Sachen, eure privaten Sachen sind alle weg? Ja, alles komplett. Alles komplett. Und wir haben ein vorheriges Problem gehabt. Unser Sohn ist seit 2007 verschwunden. Da habe ich jetzt noch ein paar Bilder gehabt und die sind natürlich auch weg. Ne? Der Sohn ist verschwunden? Ja, der ist. Er hat gemeint, er will in unserem Geschäft die Verantwortung nicht mittragen, ja. Weil wenn man ihm das angeboten hat und er läuft irgendwo durch die Weltgeschichte. Wie alt ist er? Ja, ich meine, gut, er ist 48. Ja. Aber trotzdem irgendwo möchte man schon mit ihm darüber reden. Natürlich. Und das sind die Erinnerungsstücke, das heißt die Fotos. Die sind natürlich weg, sind ja. Ja gut, unsere anderen drei Mädchen, die haben noch ein oder andere Bild, aber wir fangen jetzt erst an, die Sachen Bilder zu aufzuhängen und. Du warst zu der Zeit, wie du es gerade erzählt hast, in der Reha. Wie viele Wochen warst du dann noch in der Reha, bis du das Unglück dann auch gesehen hast? Mein Mann hat mich nächsten Tag abgeholt. Wir sollten aber bis 12 Uhr mittags da sein, weil Gutachter und Kriminalpolizei gekommen ist, um zu gucken, um den Grund zu finden. Also die Ursache war dieser Radiowecker. Genau, das haben die innerhalb von einer Stunde geklären können. Nun haben wir alle Radiowecker. Auf was muss man da besonders achten? Ja, irgendwo ein leichter Wackelkontakt ist, wegschmeißen. Mhm. Ja, denn wir haben den gebraucht und der funktionierte und irgendwann mal ein Wackelkontakt und dann auch, ist ja egal, ist ja nicht so schlimm. Macht man es dann leichtfertig. So. Wart ihr denn nun gut versichert? Ja. Ja. Ja, mein Mann, der hatte, weil er unter Schock stand und die Feuerwehr machte und tat, und dann hat mein Mann einen Versicherungshani angerufen um 21 Uhr und sagte zu meinem Mann, jetzt wirst du mich veräppeln. Ich sagte, nein, ich will nur wissen, ob wir unsere Versicherung bezahlt haben. Mhm. Ja, und das war Gott sei Dank gewesen. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Wir sind im Januar hatten wir bei Freunden eine Ferienwohnung bekommen für 6 Wochen. Mhm. Dann sind wir in so eine kleine Wohnung und von 180 Quadratmeter im Vorfeld dann auf 68 mit zwei Büros. Mhm. Ich bin bald wahnsinnig geworden. Habt ihr dieses Haus wieder renovieren können oder muss das neu gebaut werden? Das ist neu gebaut worden. Ach, es muss neu gebaut werden. Ja. Komplett neu. Mhm. Für mich war das ein Problem, wenn ich dann zur ambulanten, im Nachhinein ambulanten Reha musste und dann an dem Haus vorbeigefahren sind, wenn ich da gesehen habe, dass diese große Kugel, diese Abreißkugel da in Bewegung war, da habe ich schon so manchen Tag ein Kloß im Hals gehabt. Wie viele Jahre hattet ihr da gewohnt? 28. Ja, gut, dann ist es deine Heimat, eure Heimat gewesen. Das ist klar, dass das dann wehtut. Ja. Ist es jetzt so, dass mit dem Geld der Versicherung ihr alles wieder so schön habt einrichten können wie vorher? Ja. Das schon? Ja. Also ihr habt nicht noch draufzahlen müssen oder Schulden machen müssen? Nein, Gott sei Dank nicht. Mhm. Dann ist das halt zumindest noch gut ausgegangen, was das Finanzielle anbelangt. Ja. Was ich auch gut fand, wir haben hier in Lüneburger Heide, Ort nenne ich jetzt nicht, eine große Firma, eine große Wirbelfirma, da hat uns einer Versicherungsmenschen einen Tipp gegeben, dass wir doch zu dieser Firma hingehen, mit dem Geschäftsführer gleich sprechen und sagen, hör zu, wir brauchen neue Möbel, wir brauchen Ausstellungsstücke und dann haben die uns innerhalb von einer Woche neue Möbel gegeben, Ausstellungsstücke, die haben die uns aufgebaut und das fand ich also so klasse. Super. Ich konnte ja nicht großartig was machen, ich konnte ja nicht schleppen, gar nichts. Ja. So, was lernt ihr daraus? Was hast du daraus gelernt jetzt aus diesem Unglück? Aus diesem Unglück. Wir haben gemerkt, dass Freunde und Bekannte näher gerückt sind und auch unsere Familie, die noch übrig ist, dass wir enger zusammengerutscht sind. Weißt du, dass ich mich freue, das mal auch so zu hören. In der Regel höre ich immer, dass die Freunde und dass die Bekannten weggehen, wenn ein Unglück passiert ist. Das ist bei euch anders. Ja, das Einzige, was mich geärgert hat, als dann die Dachziegel raufkamen, dass da irgend so ein, Entschuldigung den Ausdruck, den Idiot uns Dachziegeln geklaut hat. Das ist das einzige Negative dran, aber ansonsten, wir haben zusammengehalten und das fand ich schön. Das ist eine gute Erfahrung. Ja. Gabriele, danke dir auch für den Anruf und deine Geschichte und alles Gute dir und deiner Familie. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. Gut, tschüss. Ciao. Wir machen weiter mit Steffen und Steffen ist 58. Hallo Steffen. Hallo. Steffen, auch zum Thema Feuer. Was ist bei dir passiert? Ja, also ich war in den 70er Jahren, Anfang der 70er, ein Auszubildender in einem Verlag und da wurde ich schikaniert, weil ich die Jugendvertretung gewählt wurde im Rahmen des Betriebsrates. Und dann habe ich so einen Hass entwickelt auf den Geschäftsführer, dass ich mir eines Nachts erlaubt hatte, mit Grillanzündern in Würfelform den ganzen Laden anzuzünden. Und es ist nie aufgefallen, dass ich das gewesen sein könnte. Das heißt, die Firma ist abgebrannt? Ist komplett, also zur Hälfte abgebrannt. Und zwar ein Sachschaden von 500.000 D-Mark damals. Was eine Riesensumme war. Im Jahre 76. Und weil das verjährt ist, kann ich da heute ganz entspannt drüber reden, weil nach 30 Jahren ist jede Brandstiftung verjährt. Das heißt, man hat fieberhaft nach dem Brandstifter gesucht und hat dich nicht gefunden? Nein, man hat mich zwar am Rande verdächtigt, aber ich wurde nicht in den engeren Kreis der Verdächtigen gezogen, sondern es wurde halt nur gemunkelt. Es könnte sein, aber es wurde also nicht... Von der Kripo konnte nicht festgestellt werden, wie der Brand entstanden ist. Ja. Der Verdacht fiel auf eine Kaffeemaschine, die einen Kurzschluss hätte entwickeln können nachts, weil da jemand vergessen hat, die Kaffeemaschine auszuschalten. Also es war, wir halten nochmal fest, es war in der Nacht. Nachts um 3 Uhr ist der Brand ausgebrochen. Wie bist du denn da überhaupt reingekommen in der Nacht? Ja, weil ich ja 3 Jahre dort als Auszubildender, damals Lehrling, alle Modalitäten kannte. Und habe das so vorbereitet, indem ich ein Fenster im Keller so manipuliert habe, dass ich es von außen aufdrücken konnte, ohne dass man von innen sehen konnte beim Kontrollgang Also es war schon eine minutiös geplante Tat. Das war keine spontane Tat. Nein, wie alt genau warst du? Da war ich damals 21, 20. Immerhin schon, du warst keine 15 oder so. Nein, das war, also, da kam ich gerade von der Bundeswehr zurück, nach 15 Monaten Bundeswehr. Und der Arbeitsplatz wurde freigehalten. Ich hatte dort gelernt in dem Laden. Mit 16, 17 habe ich da angefangen. Und nach der Bundeswehr wurde ich wieder dort übernommen. Mhm. Und habe aber während der Bundeswehrzeit auch nicht diesen ganzen Ärger kompensieren können. Ach so, den Ärger gab es vorher schon, bevor du zur Bundeswehr gegangen bist. Ja, genau, der hat sich entwickelt vor der Bundeswehr schon. Das heißt, du hast so viele Jahre diesen Hass mit dir herumgetragen. Genau. Dann bist du wieder in die Firma gekommen und es gab wieder Ärger mit dem Chef? Habe ich gedacht, ich muss da jetzt mal einen Schlusspunkt setzen. Und das hat mir also seelisch, moralisch irgendwie gut getan. Ist es niemand zu Schaden gekommen? Nein, keine Personenschäden, weil bist du da? In Industriegebiet ein Gebäude, wo nachts niemand wohnt oder so in der Nähe. Bist du danach weiter in dieser Firma beschäftigt gewesen? Ja, noch bis zum Ende des Jahres, wo dieser Brand entstanden ist. Das heißt, das war ein Riesenthema in dieser Firma und du hast dann ganz penetrant und permanent gelogen und gespielt. Ja, natürlich. Ich habe das durchgezogen und es stand auch in der Zeitung damals, in der Tageszeitung und alles. So, und jetzt habe ich den Vorfall, habe ich verstanden. Jetzt frage ich dich nach deinem Gewissen. Fangen wir mal in der damaligen Zeit an, als es dann passiert war und du hast gesehen, was für einen Schaden du angerichtet hattest, wenn es auch nur ein materieller Schaden war, aber es war Brandstiftung, es war vorsätzliche Brandstiftung. Ja. Wie hast du damals so unmittelbar oder so vielleicht einige Monate oder ein Jahr später darüber gedacht? Das hat mich ungeheuer befriedigt innerlich, seelisch, moralisch. Also ich war komplett entspannt. Und die ganzen Stresserlebnisse und die ganzen Frustrationen waren vergessen. Hat der Chef sich dir gegenüber nach diesem Brand anders verhalten? Nein. Im Prinzip hast du doch gar nichts inhaltlich erreicht damit, außer deiner Wut einfach freien Lauf gelassen. Ja, das wurde nicht thematisiert, weil niemand hat mich ja direkt verdächtigt. Das konnte ja auch ist mir schon klar. Das heißt, es war dir einfach ein Bedürfnis, ihm komplett einen reinzuwürgen, was mit eurem Problem gar nichts zu tun hatte. Ja, obwohl, ich habe ja realistisch nichts erreicht. Das war mir damals nicht bewusst. Heute weiß ich das. Ich habe politisch nichts erreicht, aber... Es war ein Racheakt. Es war ein ganz niedriger Racheakt. Ja, genau. Subjektiv hatte ich das Gefühl, mir geht's jetzt besser, aber objektiv hatte ich nichts erreicht. Wer wusste damals davon, dass du das gemacht hast? Nur ich selber. Nur du selber. Nun sind viele, viele Jahre vergangen, das ist juristisch verjährt, die ganze... 38 Jahre sind jetzt rum, ja. Das ist verjährt. Wie sieht das denn heute mit dem Gewissen aus? Heute habe ich da auch kein Problem, weil vor 2 Jahren wurde dieses Gebäude, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, wurde platt gemacht. Da ist jetzt mittlerweile aus Profitgründen ein Studentenwohnheim gebaut worden. Okay, ist jetzt nicht das Thema. Gibt es heute ein schlechtes Gewissen? Nein. Nein, überhaupt nicht. So, Steffen, und das ist der Punkt, wo ich dich nicht verstehe. Ich verstehe dich auch nicht, was du damals gemacht hast. Du bist ein erwachsener Mann von 58 Jahren. Eigentlich müsstest du so klug sein, dass du heute sagst, ich habe im jugendlichen Überschwang damals einen großen Fehler gemacht. Genau. Und es tut mir sehr leid, dass ich das gemacht habe, weil es einfach Irrsinn war. Es war Niedertracht, der ich da freien Lauf gelassen habe. Dass du heute mit 58 immer noch sagst, nö, war okay, das verstehe ich nicht. Muss ich ehrlich sagen. Ja, okay. Du musst nicht alles verstehen, aber du kannst zumindest alles dir anhören. Das tue ich auch. Das tue ich auch. Ja, ja. Also ich kann nichts dafür, dass du jetzt kein Verständnis dafür hast, aber es gibt Leute in meinem Umfeld, die verstehen das. Ich würde es gerne verstehen können und mir fehlt, versuch mir das zu erklären, wie man das über so einen langen Zeitraum rechtfertigen kann, einen kriminellen Akt. Du hast einen kriminellen Akt begangen, für den du richtig in den Knast gegangen wärst, wenn man dich erwischt hätte. Ja, logisch, aber es ist eine reine und dann im Nachhinein, ja egal, ist ja egal. Und dann im Nachhinein zu sagen, war okay, das war ein Arsch, der Chef. Ich erwarte einfach von einem erwachsenen Menschen mehr Klugheit und mehr Überblick. Heute bin ich ja klug. Ja, aber du sagst ja immer noch. Machen. Na, ich würde es ja heute nicht mehr wiederholen, aber vor 38 Jahren war ich stolz als 20-Jähriger darauf. Ja, und ich habe das Gefühl, dass du immer noch auch stolz bist, dass du es gemacht hast. Nein, ich kokettiere maximal damit, dass ich damals mich wohlgefühlt habe. Mhm. Heute wird es nicht wiederholen, um Gottes Willen. Nee, das, ich werde nächstes Jahr 60. Das habe ich jetzt auch nicht damit sagen wollen. Steffen, wir müssen uns verabschieden, indem wir uns nicht verstehen. Aber so ist das manchmal. Schade, aber in anderen Fällen habe ich dich auch nicht immer verstanden in deiner Sendung, obwohl ich es ja gut finde. Man muss sich ja auch nicht immer verstehen. Eben. Ich danke dir auf jeden Fall für die Offenheit, dass du uns das erzählt hast. Ich habe daraufhin ja auch aufgerufen, dass Leute davon erzählen. Ich danke dir vielmals und alles Gute wünsche ich dir. Danke für dich auch. Tschüss. Ciao. Danke, tschüss. Regina, 62. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo, Regina. Ja. Hast du gerade mitgehört? Ja, habe alles mitgehört. War ich jetzt zu streng, moralisch? Oh nein, überhaupt nicht. Hm. Nein. Also alles okay. Okay, dann hören wir jetzt mal, was du uns erzählen wirst zum Thema, Thema Feuer. Also meine Geschichte ist wahrscheinlich für viele nicht so schön und nicht so... Sie ist eher dramatisch. Also ich habe 1979 meine Tochter im Alter von 9 Jahren durch Feuer verloren. Mhm. Das heißt, jemand hat einen Grill angezündet und diesen Grill hat er mit Brennspiritus angezündet. Mhm. Und das ist ganz dramatisch gewesen. Also er hat gemeint, dieses Feuer wäre aus und hat nochmal nachgeschüttet und Das Kind stand daneben? Und das Kind stand daneben, ja. Und du warst auch da? Und nein, ich war nicht da. Ich hab's nicht gesehen. Wer war denn der Vater des Kindes da? Nein, auch nicht. Es ist bei uns in der Hausgemeinschaft passiert. Mhm. Also ich habe damals zu dieser Zeit habe ich in der damaligen DDR gelebt. Mhm. Und wir waren so, ich glaube, so 6, 7 Parteien im Haus. Mhm. Und es wurde ein Grillabend gemacht. Mhm. Aber wir haben nicht dran teilgenommen. Im Gegenteil, meine Schwester war zu Besuch und meine Tochter ist, wir sind aus dem Urlaub gekommen. Und meine Tochter ist noch eine Woche bei meiner Schwester in Urlaub gewesen. Okay, aber als an dem Tag, als das passiert ist, da warst du und dein Mann, ihr wart nicht da. Doch, wir waren zu Hause, aber nicht dabei. Nicht dabei. Was ist denn dann weiter passiert? Also das Kind ist in Flammen geraten. Ja. Und dann? Also ich habe nichts von alledem mitbekommen. Ich habe nur dann gehört, es hat jemand geklingelt bei mir und hat gesagt, meine Tochter hieß Mandy. Mhm. Und es hieß nur, ja, die ist die schwer verletzt, die ist ins Krankenhaus gebracht worden. Mhm. Und das ist im Militärlazarett gewesen, direkt neben uns. Mhm. Und ich bin dann dahin gelaufen. Und dann habe ich gesehen, wie meine Tochter da saß und hat sich die Hautfetzen vom Leib gerissen. Mhm. Und das war so grässlich. Also das Kind war noch bei Bewusstsein und konnte das machen. Ja. Ja, ja, genau. Hat es dich noch erkannt oder angeguckt? Ja, alles. Man hat mich rausgeworfen und hat gesagt, ich kann wieder reinkommen. Also man hat dann praktisch einen Notarzt informiert und man hat sie eingerieben und alles. Und ich bin dann mit Blaulicht mit ihr ins Krankenhaus gefahren. Und da hat man dann festgestellt im Krankenhaus, dass sie halt praktisch 60% Verbrennungen hat und davon. Wie lange hat dein Kind noch gelebt? Genau 7 Tage. Das heißt, man hat mir gesagt, wenn sie den 7. Tag überlebt, mhm, dann hätte sie gute Chancen, das zu überleben. Wie waren diese 7 Tage? Die waren sie war praktisch in ein künstliches Koma gelegt. Also sie hat davon nichts mitbekommen. Sie haben sie besucht, ich habe sie gesehen, und aber es war, es, man kann es nicht beschreiben, es ist grauenvoll, es ist einfach so schrecklich. Ja. Und am 7. Tag habe ich dann die Nachricht bekommen, dass sie verstorben ist. Ja, ihren Verletzungen praktisch, ihren Erlegen ist, ne, also. 1979 war das. Ja, genau. Es hat ja jemand Schuld gehabt an diesem Unglück, ein erwachsener Mensch. Ein erwachsener Mensch. Was ist aus diesem Menschen geworden? Das weiß ich nicht. Wir haben nie wieder Kontakt miteinander gehabt. Ich weiß nur, dass diese Gerichtsverhandlung hat stattgefunden und ich lag zu dieser Zeit im Krankenhaus und mein Arzt hat mir gesagt, wenn Sie dahin gehen, dann sind Sie tot, weil ich habe nur noch 42 Kilo gewogen, also ich war... Zu was ist er denn da in der ehemaligen DDR verurteilt worden für diese Tat? Der Mann ist verurteilt worden, ja, allerdings zu 2,5 Jahre Bewährung, aber... Was ja nun, weiß Gott, nicht viel ist. Nein, nein, nein. Und ich leide heute unter immer noch drunter und ich kann es heute noch nicht begreifen. Und ich, wenn ich heute das Bild sehe von meinem Kind, dann denke ich immer, mein Gott, wie mag sie denn heute sein? Oder war die Mandy dein einziges Kind? Nein, ich habe noch einen Sohn. Aber du stellst dir natürlich vor, was würde sie heute machen? Ja, wie würde genau. sie leben? Hätte sie vielleicht Kinder schon? Und ja, genau, und so genau weit. So ist es. Genau so. Das, was du jetzt sagst, das denke ich so oft und denke immer, vielleicht hätte ich noch, ich habe ein Enkelkind von meinem Sohn, aber vielleicht hätte ich auch noch Enkelkinder von meiner Tochter. Und dieser Täter, der Mann, der das verursacht hat, hat sich auch nie bei dir entschuldigt? Nein, nein, nie, nie, nie. Kanntest du den etwas näher sogar? Ja, der hat ja bei uns im Haus gewohnt. Eben, genau. Also war schon auch ein näherer Kontakt zwischen euch. Ja, genau. Kannst du dir das erklären, dass er dann nie wieder den Mut gehabt hat, dir gegenüberzutreten? Nein, ich kann das nicht verstehen. Ich kann es bis heute nicht verstehen. Hättest du ein Gespräch angenommen von ihm? Oh ja, bestimmt. Ja. Weil ich hätte wirklich gern gewusst, warum hat er das getan, warum hat er das gemacht, und das war ein kleines Mädchen und in der Zeit wusste man noch nicht so die Zusammenhänge mit dem, aber eigentlich doch auch. Es war ein erwachsener Mann, sagst du. Ja, natürlich. War der nicht sehr informiert über solche Dinge wie Feuer? Oh doch, er hat es genau gewusst, denn er ist ja bei der Feuerwehr gewesen. Und er wusste, dass man sowas nicht machen darf. Er war sogar bei der Feuerwehr gewesen. Das macht das Ganze ja noch dramatischer überhaupt. Er hat gewusst, dass man sowas nicht machen darf. Allerdings, ja, allerdings. Und er hat es trotzdem getan. Es ist ein ungeheures Unglück. Ja, mein Mann hat damals gesagt, wenn ich ihn erwische, dann töte ich ihn. Also es ist so dramatisch. Also es war wirklich ganz, ganz schlimm. Das ist jetzt in deinem Fall genauso wie von anderen Fällen, die wir gehört haben. Ja. Das trägst du dein ganzes Leben mit dir herum. Ja, genau, das tue ich auch. Das wirst du auch nie mehr los und du wirst immer die Gedanken von deinem Kind, von der Mandy im Kopf haben. Ja. Es ist immer, der Gedanke ist immer da und der wird doch nie weggehen und es gibt immer Situationen, wo man sagt, oh Gott, was wäre jetzt, wenn sie noch da wäre und so weiter. Ne? Regina, ich danke dir für das Vertrauen, dass du uns das erzählt hast. Die Sendung ist vorbei. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und viel Glück. Ich danke dir recht, recht herzlich. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, auf Wiederhören. Tschüss. In der Technik heute Nacht Dennis Eickmeier. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine gute und schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.